Riso Jung, Mitglied des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des Setka der Partei der Arbeit Koreas, empfing am 16. August jeweils den Vorsitzenden des mexikanischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017 und zugleich Generalsekretär des Setka der Sozialistischen Volkspartei Mexikos und den Vorsitzenden des nepalesischen Landeskomitees zur Erinnerung an den Präsidenten Kim Il-sung und den Genossen Kim Jong-il und zugleich Generalsekretär des Setka der Kommunistischen Partei Nepals marxistisch-leninistisch zu einem Gespräch. Sie nehmen an dem 5. Internationalen Festival zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan.